WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Freitagnacht, offene Themensendung. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer, 19 Jahre alt, Henning. Hallo Henning. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Henning, weswegen rufst du an? Also, was hat... Oh, die Leitung ist ganz schlecht. Ich bitte dich mal, vielleicht ans Fenster zu gehen oder so. Die Leitung... Okay, klar, kein Problem. Ja, und das Handy... Also, ich höre. Angefangen? Geht's wieder? Du musst mal reden, dann weiß ich das erst. Okay. Vor ungefähr einer Woche ist meine Oma, mit der ich ein super Verhältnis hatte, gestorben. Mhm. Nebenbei war sie auch dement. Mhm. Und jedenfalls hatte ich ein super Verhältnis mit ihr. Ja. Besser als mit meinen Eltern. Bitte? Ich hatte mit ihnen ein super Verhältnis. Ja. Und ich bin gerade etwas aufgeregt. Mhm. Wie alt ist deine Oma geworden? 82. Mhm. Ist deine Oma plötzlich verstorben? An Altersschwäche. Also ich habe davon vorher nichts gewusst. Ich vermute mal die Pflegerin. Mhm. Aber das ist eine Spekulation. Lag sie denn in einem Pflegeheim oder Altenheim? Ja, die war in einem Altenheim. Ja. Warum war das Verhältnis so gut zwischen dir und deiner Oma? Ich denke mal, das hat einfach so gepasst. Wie früher als Kind hat sie oft auf mich aufgepasst. Mhm. Wir haben Spiele gespielt, quasi. Sie war quasi wie meine Mutter. Mhm. Und deswegen halt so. Ja, wie oft hast du sie denn in der letzten Zeit gesehen? In der letzten Zeit, also die letzten 3 Wochen, also vor 3 Wochen habe ich sie das letzte Mal gesehen. Du hast sie vor 3 Wochen das letzte Mal gesehen? Genau, ja. Aber davor war ich jeden zweiten Tag ungefähr da, immer nach der Arbeit. Mhm. Und wie kommt das, dass du in den letzten 3 Wochen nicht da warst, also nicht so oft da warst? Das hatte ich, also meistens war sie bei irgendwelchen Untersuchungen oder die Pflegerinnen haben gesagt, ich sollte lieber nicht kommen. Mhm. Deswegen vermute ich, dass das damit auch einen Zusammenhang hat. Mhm. Wer hat dir dann gesagt, dass deine Oma tot ist? Ich habe einen Anruf bekommen von meinem Opa. Mhm. Wie hast du reagiert, als du das gehört hast? Ich bin in Tränen ausgebrochen. Mhm. Lebst du denn bei deinen Eltern noch? Wie bitte? Lebst du bei deinen Eltern noch? Nee, ich wohne alleine. Ja. Was hast du dann gemacht, als du das gehört hast, danach? Also das war alles, das war ein ziemlich langer Tag. Ich habe die meiste Zeit geweint und das ging mir halt ziemlich schlecht. Mhm. Hast du sie denn nochmal gesehen, nachdem sie verstorben war? Ja, ich habe den Pfarrer gebeten, vor der Beerdigung nochmal den Sarg zu öffnen. Mhm. Und dann konnte ich mich nochmal richtig verabschieden. Mhm. Jetzt ist eine Woche vergangen. Ja. Wie geht's dir heute? Es kam nun mal dazu, das macht die ganze Sache 10-mal schlimmer. Ich hatte 2 Tage später, also ich war nebenbei noch ungefähr eine Woche vorher hatte ich mir Blut abgenommen, meine Routineuntersuchung. Mhm. Und 2 Tage später habe ich halt einen Anruf vom Arzt bekommen, ich sollte mal vorbeikommen. Und dann meinte er, ich hätte Leukämie. Was hat er gesagt? Ich hätte Leukämie. Du hättest Leukämie, hat der Arzt zu dir gesagt? Genau. Was für eine Leukämie? Es gibt ja verschiedene Formen der Leukämie. Das wird mir gar nicht gesagt. Ja, Moment mal, der Arzt ruft dich an und sagt, der sagt ja am Telefon, sie haben Leukämie. Nein, so war das nicht. Ich musste vorbeikommen, wurde das gesagt, und ich bin zusammengebrochen halt. Mhm. Zusammengebrochen heißt, du bist fast ohnmächtig geworden, oder? Ich wurde sogar ohnmächtig. Du wurdest ohnmächtig. Und was ist dann mit dir geschehen? Das waren irgendwie 10 Minuten. Dann wurde ich nach Hause gebracht. Kurze psychologische Beratung. Mhm. Und morgen früh muss ich halt wieder vorbei. Ich habe mich wieder etwas gefangen und dann werden die weiteren Schritte eingeleitet. Morgen, am Samstag? Ja. Bei dem Arzt? Genau. Ungewöhnlich, ne, dass der am Samstag Sprechstunde hat. Das ist, ich denke mal, das ist so ein, ich weiß es nicht genau, jedenfalls soll ich dann morgen früh auch vorbeikommen. Das heißt, morgen wird dir erst wirklich erklärt, was du für eine Art von Leukämie hast und was das bedeutet und welche Konsequenzen das hat. Ja, genau, der Arzt nimmt sich Zeit für mich und dann wird mir das alles etwas mehr erläutert. Nur nochmal, damit ich das verstehe, also jetzt liegt gerade der Freitag hinter uns. Bitte? Ich sage, jetzt liegt gerade der Freitag hinter uns. Wann, genau. Wann bist du da zusammengebrochen? An welchem Tag? Hallo? Hallo? Hast du meine Frage verstanden? Nee, bist du. Na, die Leitung ist wirklich sehr schlecht. Also, heute war ja Freitag. Wann bist du zusammengebrochen bei dem Arzt? Am Mittwoch. Am Mittwoch. Mhm. Und dann erst am Samstag wieder den Termin. Das ist aber alles komisch. Und wann, ja. wann war die Beerdigung von deiner Oma? Bitte? Ich glaube, das geht mit der Leitung ganz schlecht. Henning, ja. Wir werden dich mal gleich zurückrufen. Dann kann man, wir versuchen mal eine bessere Leitung zu kriegen. Dann wird die Magdalena dich gleich mal zurückrufen, okay? Okay, alles klar. Okay, so machen wir das. Du legst auf und wir melden uns gleich, ja? Okay, danke. So, 0800 220 50 50, hier ist Jürgen. Jürgen ist 55, der mich hoffentlich besser versteht und wir ihn auch. Ja. Das klingt schon mal besser. Ich verstehe dich. Ja, ich dich auch gut, Jürgen. Ja. Jürgen, mein Thema geht Thüringen. Bitte? Um die Landtagswahl in Thüringen. Ah, rot, wahrscheinlich rot, ja. Rot-grün. Und ich bin 55 Jahre alt. Ja. Bin, lebe in Düsseldorf seit 91 und bin vorher in Thüringen geboren, also aufgewachsen. Also und, aufgewachsen in der ehemaligen DDR. Ja, in Thüringen. Mhm. Und bin seit 1991, aus beruflichen Gründen habe ich 91 einen Job bei der Deutschen Bundespost bekommen. Ja, ja. Und deswegen bin ich sehr, sehr erschüttert, was sich da in Thüringen abspielt. Das heißt, dass da wahrscheinlich demnächst mit Hilfe der SPD ein Linker, zumindest Bodo Ramelow, Linker, der ja auch noch hier aus der Bundesrepublik stammt. Der in Westdeutscher war. Zum Ministerpräsident gewählt werden. Mhm. Da kann ich die SPD nicht verstehen, weil ich habe das ja alles erlebt. Mhm. Und für mich ist die DDR ein Unrechtsstaat. Mhm. Und es gibt bei den Linken gibt es noch so viele Stasi. Mhm. Welche Sorge verbindest du mit dieser eventuellen Wahl? Noch ist es ja nicht ganz sicher, aber die Signale gehen ja in die Richtung. Ja, dass es den Menschen dann wieder so geht. Also wie zu DDR-Zeiten. Also naja, die Sorge habe ich nun nicht. Nein. Es ist ja eingebunden in die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, viele argumentieren ja auch und du ja auch eher von der moralischen Seite. Ja, und vor allen Dingen, Thüringen ist ja nicht das einzigste Land, wo die Linken, zwar nicht an erster Stelle, aber in zweiter Stelle, Berlin, Brandenburg. Ja. Was Sachsen-Anhalt 2016 ist, wissen wir nicht. Mhm, und besonders gefreut hat mich heute der Auftritt Wolf Biermanns im Deutschen Bundestag. Den fand ich grandios, diesen Auftritt. Er hat gesagt, da sitzen sie, der Rest. Ja. Da sitzen sie. Also, und da hat Gysi und Konsorten keine Miene verzogen. Also ich muss auch sagen, ich bin ein großer Bewunderer von Wolf Biermann. Ja. Und das war heute großartig. Das war sehr mutig und sehr klar und sehr authentisch. Und er weiß, wovon er spricht. Ja, und Norbert Lammert hatte ihn sogar verboten zu sprechen. Er hatte ihn nur eingeladen zum Singen. Ja. Aber es gab ja einen schönen Disput, Norbert, also der Bundestagspräsident sagte, wenn Sie hier sprechen wollen, dann müssen Sie sich wählen lassen. Ja. Wenn Sie gewählt sind, können Sie hier sprechen. Und dann sagt dann Biermann drauf, ganz locker, also ich habe mir das Sprechen in der DDR nicht verbieten lassen. Stimmt, das ja. lasse ich mir hier auch nicht verbieten. Und da ja. applaudierte natürlich der ganze Bundestag. Ja. Das war natürlich toll. Und vor allen Dingen, ich hatte ja auch noch mich auch geärgert hier, die beiden Sendungen mit der Maybrit Illner. Mhm. Mit der Maischberger und der Anne Will. Mhm. Da war ja auch das Thema Thüringen. Ja, es wird jetzt sehr viel in allen möglichen Sendungen darüber gesprochen. Und der Auftritt von Lafontaine fand ich auch nicht gut. Also ich muss dir sagen, ich als SPD-Mann, als SPD, weiß ja, dass du SPD ja, kann meine Parteifreunde in Thüringen auch nicht verstehen, dass die sowas machen. Und ich fand das den Auftritt von Lafontaine nicht gut, weil ich hatte den Eindruck, dass Lafontaine unseren Bundespräsidenten beleidigt hat. Weil der Bundespräsident auch gewisse kritische Worte gesagt hat. Weil er gesagt hat, Lafontaine hat ja gesagt, er sei ja nur Pfarrer gewesen, sagte Lafontaine bei der Sandra Maischberger. Und seine Kinder hätten ja in Westdeutschland studieren dürfen, also die Kinder von Joachim Gauck. Was mir auch gegen den Strich sehr gegangen ist, dieses endlose Herumgeeier über die Begrifflichkeit des Unrechtsstaates. Ja. Natürlich war es ein Unrechtsstaat, was denn sonst? Und wenn man das klar sagt und wenn man da nicht so viel Gedöns drum machen würde, würden die Linken ja auch ganz anders dastehen. Es gibt ja auch unter den Linken Leute, die sagen das ganz klar. Aber warum so ein Geeier? Und der Auftritt, da war ja noch, der Edmund Stoiber war ja noch da am Dienstag. Und der Gründer der ostdeutschen SPD, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, am Dienstagabend. Ja, mir fällt gerade der Name auch nicht ein, ja. Okay, also deine klare Meinung ist, du hast da Unbehagen, weil du schlechte Erfahrungen in der DDR gemacht hast. Und diesen Beigeschmack haben natürlich viele Menschen immer noch. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite muss man allerdings sagen, wir leben in einer Demokratie. Ja. Die Wähler haben so entschieden. Und 70% der SPD-Menschen in Thüringen haben sich auch dafür ausgesprochen. Dann muss man das auch so machen. Und ich bin CDU-Wähler. Das wollte ich auch noch sagen. Na gut, haben wir das auch noch geklärt. Ja, ich bin CDU-Wähler. Ja, ich habe mir fast gedacht, Jürgen. Ja. So. Gut, dann danke ich für deine Meinungsäußerung. Das polarisiert sehr. Da gibt es diese Fraktion und die andere Fraktion, die das ganz toll finden. Und die Linken, kann ich noch was kurz sagen? Ja. Und die Linken, die sitzen ja nur im Bundestag, weil die ja im Osten so stark sind. Es gibt ja Gott sei Dank hier, also ich sage jetzt mal hier im Westen, ist kein Abgeordneter. Nein, aber sie sind natürlich ordentlich gewählt und dann haben sie das Recht, dort zu sitzen. Also das müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Jawohl. Jürgen, ich danke für die Meinungsäußerung. Könnte ich bitte noch ein Autogramm bekommen? Sehr gerne, wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Ja, ist gut. So, tschüss. Tschüss, Jürgen. Tschüss, ciao. Tschüss. So, mit wem machen wir denn hier weiter? Mit Felicia. Guten Morgen, 47. Guten Morgen. Oh, das ist auch wieder eine schlechte Leitung. Es brummt und blubbert. Ja, ich weiß. Ist natürlich nicht so gut. Ich glaube, da können wir nicht lange miteinander reden. Na doch, eigentlich schon, weil es ja Festnetz. Ja, wir versuchen es mal. Ja, ist auf jeden Fall schön, dass ich erstmal endlich reingekommen bin, um dich endlich mal zu sprechen. Also bei mir geht es heute drum. Du hattest doch vorgestern das Thema, ich gestehe. Felicia, ich muss mal meine Regie und meine Technik fragen, ob wir das so laufen lassen können mit dem Geblubber. Können wir das? Meine Regie schweigt. Können wir? Okay, wir versuchen es mal. Also genau, wir hatten das Thema, ich gestehe. Genau. Und ich würde eben halt gerne über die Methoden der DDR reden. Aus dem einfachen Grunde für Heimkinder. Das heißt, du warst damals Heimkind in einem DDR-Kinderheim. Ja, also nicht nur in einem, sondern in viele. Was ist dir, wie viele Jahre warst du in diesen Heimen? Also insgesamt 11 Jahre. 11 Jahre. Was ist dir Besonderes oder besonders Schlimmes in diesen 11 Jahren widerfahren? Also einiges. Also wie gesagt, das ging bei Missbrauch los, das geht und in, wie soll ich sagen, Isolation, was wir damals allein mussten. Ja, fangen wir mal mit dem ersten Stichwort an. Es gab sexuellen Missbrauch in diesen Heimen. Ja. Wer waren die Täter? Das waren, sage ich mal, Jugendliche. Mhm. Jugendliche, die eben halt schon fast raus waren. Mhm. Und die sich eben halt an uns vergriffen haben, an uns kleinen Kindern sozusagen. Wussten die Verantwortlichen das? Ja, die standen da so ja daneben und haben nicht reagiert, weil man um Hilfe geschrien hat. Normalerweise hätten sie bestraft werden müssen, aber sind es halt nicht. Dafür sind wir eben halt, die Opfer wurden dann bestraft. Und ich habe oftmals in den Keller gesessen, ohne Matratze, ohne Decken und alles sowas. Hab Wasser und Brot gekriegt. Also du bist bestraft worden für was? Für das Schreien sozusagen, also nach Hilfe schreien. Ach so, also es hat ein sexueller Missbrauch stattgefunden. Du als Kind hast um Hilfe geschrien und dann wurden nicht die Täter verhaftet oder bekam keine Strafen, sondern du bekamst eine Strafe, weil du geschrien hast. Ja. Wie sah diese Strafe dann genau aus? Du kamst in eine Einzelzelle, in einen Einzelraum? Also ich sage dazu Bunkers, einfach mal so. Also ohne Fenster, ohne Licht und ohne irgendwas. Mhm. War eiskalt da drinnen. Ja. Wir haben weder Decken noch Matratzen gehabt. Und da musstest du als Kind alleine sein in diesem Raum? Ja. Wie alt warst du da ungefähr? 6. Mhm. Es gab kein Fenster in diesem... und auch keine Matratze oder so? Nee. Man hat auf dem Boden... Auf dem Boden mussten wir da sein. Du sagst immer wir. Waren dann doch noch mehrere in dem Raum? Also ich denke mir mal schon, ja. Aber nicht mit dir zusammen? Nee, mit mir zusammen nicht. Wir haben alle, wenn denn, eine Einzel... Mhm. Und Raum gehabt. Und wie lange musstest du dann in diesem Bunker bleiben? Na, so lange, bis ich die Klappe erhalten habe. Naja, wie lange dauerte das so ungefähr? Eine Woche, 3 Tage, 2 Tage? Woche vielleicht. Also da hast du auch kein Zeitempfinden da drin. Mhm. Nun sind 11 Jahre ja eine extrem lange Zeit. Du hast jetzt 2 sehr schlimme Sachen erzählt. Vielleicht sagst du noch 1 oder 2 Beispiele, damit wir uns ein Bild machen können. Wie meinst du das jetzt? Naja, Beispiele, was so besonders schlimm für dich dort war. Also ich fand das alles schlimm. Weil das ist ja, dazu diente das ja eigentlich, wenn man eben halt Widersprüche gemacht hat, sich versucht hat zu wehren oder aufsässig zu werden oder na jedenfalls nicht zu parieren, sage ich mal so, wurde eben halt dafür gesorgt, dass der Willen gebrochen wird. Ja. Also es waren immer drastische Maßnahmen, wenn ihr irgendwie einfach widersprochen habt oder euch nicht so verhalten habt, wie das gewünscht war. Ja. Wie war die Verpflegung dort? Also die Verpflegung, also wenn du da was nicht gegessen hast, dann durftest du tagelang sitzen, bis du das aufgegessen hast. Wenn ich es jetzt mal so böse formulieren darf, wenn sich das bewegt hat, umso mehr musstest du essen. Das Essen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Je mehr du dich bewegt hast, desto mehr musstest du essen? Nein, ich meine, tagelang musstest du das Essen essen, solange ach so, du es aufgegessen hast. Achso, ich verstehe. Mhm. Und man sagt doch, wenn es verfault oder schon langsam an eklig zu werden, dann sagt man doch heutzutage, bewegt sich das Essen. Mhm. Selbst das musstest du essen. Seid ihr körperlich misshandelt worden oder geschlagen worden? Ja. Was genau hat man gemacht? Also wir wurden damals angebunden an so eine Ketten und dann wurden wir damals auch mitunter gefoltert. Was heißt genau foltern? Also mit Gürtel geschlagen, mit Riemen geschlagen, mit alles, was sie hatten. Wer hat das gemacht? Also die Betreuer. Mhm. Waren alle Betreuer gleich drauf, gleich hart drauf? Also so soweit wie ich mich erinnern kann, schon, ja. Es gab keine Vertrauensperson, wo man sich mal hinwenden konnte. Also nee, ich glaube, das hast du dir auch schon gleich abgewöhnt. Du hast als Kind schon, also das sieht mir heute so ja noch, dass ich sehr misstrauisch den Leuten gegenüber bin. Mhm. Du warst 11 Jahre in diesen Heimen, in verschiedenen Heimen. Ja. Wie alt warst du, als du dann rauskamst? 11 Jahre. Achso, also warst mit du... mit 9 Jahren habe ich meine Pflegemutter kennengelernt. Ja. Die hat sich damals vorgestellt bei mir. Mhm. Also bei uns allen. Wir waren 25 in einem Raum. Hat sich dann vorgestellt als Nachtwache, als neue Nachtwache sozusagen. Und da habe ich sie halt kennengelernt und das war zwar stockdunkel in dem Zimmer, aber ich habe ihre Augen leuchten sehen. Das war die Liebe auf den ersten Blick bei uns. Mhm. Das heißt, das hatte ich gerade nicht so verstanden. Du bist als kleines Kind, das Baby, schon in das erste Heim gekommen. Ja. Weißt du irgendwas über deine leibliche Mutter? Ja, leider. Warum leider? Was weißt du? Leider zu viel. Was heißt das denn? Was das heißt? Also eigentlich, meine Erzeugerin hat mich damals abgegeben, weil sie kein Mädchen haben wollte. Dementsprechend durfte ich auch leiden drunter. Hm. Weil die DDR, was ich ja heute noch nicht so ganz verstehe, vielleicht krieg ich es auch irgendwann mal raus, warum, weshalb, wieso, hat mich ab und zu, also für einen Monat oder, keine Ahnung, zwei Wochen, oder für einen Monat oder zwei Monate, keine Ahnung, Zeitempfinden hatte ich damals nicht gehabt, hat die mich dann zu meiner Erzeuger gebracht. Mhm. Also das Jugendamt, keine Ahnung, entweder Versuch, ob das jetzt klappt mit uns oder nicht. Ja. Und da hat meine Erzeugerin mich versucht halt umzubringen. Die hat versucht, dich umzubringen? Ja. Wie hat sie das denn versucht? Versucht, indem sie mich verhungern lassen wollte. Das hat aber nicht ganz geklappt, weil mein Stiefbruder immer dazwischen gegangen ist. Mhm. Die hat mir dann immer was zu essen gegeben, wenn ich im Keller war. Wenn sie mich im Keller gesperrt hat, wenn ich wieder nicht gespurt habe. Mhm. Da hat er mir dann durch die Stäbe dann eben halt was zu essen gegeben. Durch die Stäbe? Du warst richtig im Keller eingesperrt? Ja. Hat mir dann eben halt was zu essen und was zu trinken gegeben. Also heimlich natürlich. Normalerweise durfte ich nicht essen. Hat er aber getan und war verhungert. Haben die das denn in dem Heim mitbekommen, dass du dann so völlig fertig wieder zurückkamst? Ich weiß es nicht. Ja, dann war es ja... Ja, du so, kannst... Jan, ich möchte ganz ehrlich sagen, ich habe so einiges verdrängt. Das glaube ich. Ich weiß zum Beispiel, was mein Stiefbruder erzählt hat, dass er mich, dass sie die Wohnung angesteckt hat. Die hat mich an ihr... Da gibt's da so eine Holzbetten mit so Pfähle dran, ne? Mhm. Also heute sagt man dazu Himmelbett. Mhm. Damals war es aber nicht das Ehebett von meinen Eltern. Also dieses Bett hat sie angesteckt. Aber das weißt du nicht mehr so. Sie hat mich angebunden und hat mich angesteckt und hat gesagt, du Hexe, du wirst brennen. Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Mein Bruder, also mein Stiefbruder kann sich daran erinnern und hat mich gerettet. Aber dann war es ja für dich gleichermaßen schlimm im Heim wie auch zu Hause. Mhm. Ja. Und dann kamst du dann mit 11 Jahren in eine Pflegefamilie. Ja. Und das war... Also nur, ich habe meine Pflegemutter kennengelernt und bin ihr sozusagen nicht mehr von Rockzipfel gegangen. Ja. Meine Mutter, die hat ja nur zwei Kinder schon, eigene Kinder. Mhm. Und meine Mutter hat ja so viele Akten gelesen von mir und hat gesagt, na okay, dann nehme ich sie. Ja. Hat sich mit meinem Bruder abgesprochen, mit meinem Dad. Und die haben gesagt, okay, dann bin ich öfters mal zu Besuch, der durfte damals ja nicht rauskommen. Ja. Der Heimleiter und meine Mutter, die waren gute Freunde. Du bist dann von der Pflegefamilie gut behandelt worden? Also von der Pflegefamilie an sich schon, aber von meinem Stiefbruder nicht. Mhm. Also es zieht sich durch dein Leben durch, dass es immer wieder Schwierigkeiten und Probleme gab. Ja. Jetzt haben wir gerade mit dem Jürgen über den Auftritt von Biermann heute gesprochen oder von der Situation in Thüringen. Wie siehst du das denn mit deiner DDR-Vergangenheit, dass vielleicht jetzt die Linke, die ja wiederum auf dem Fundament der SED steht, oder die Rechtsnachfolge der SED damals die PDS beansprucht hat und angetreten hat, dass die jetzt wieder mehr Macht bekommen sollen? Also ich habe das ja nicht gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach, du hast das gar nicht mitbekommen? Aber ich find's nicht gut. Okay. Ich kann's ja nicht sagen, weil ich das schon höre. Also von dem mein Vorgänger, ich fand's nicht so toll. Was? Die Tatsache findest du nicht so toll? Nee. Ja, okay. Felicia, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit Magdalena, noch etwas weiter sprichst, weil ich glaube, dass dir wirklich schlimme Dinge widerfahren sind. Mhm. Und wir wollen uns ein bisschen Zeit für dich lassen. Und die Sendung ist ja zeitlich begrenzt. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Okay? Alles Sternchen, ich danke dir. Sehr gerne, alles Gute. Und übrigens danke für das Autogramm. Sehr gerne. Alles okay. Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.25 Uhr und ich möchte euch auch rasch mal zwischendurch sagen, was wir für ein Thema nächste Woche haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Rache. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal heftige Rachegelüste hatten. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr die Rache runtergeschluckt, verdrängt? Wie ist es euch damit ergangen? Oder habt ihr die Rache ausgelebt? Und wenn ihr sie ausgelebt habt, was habt ihr gemacht? Also man kann ja Rache empfinden, dem Ex gegenüber haben oder dem Chef gegenüber haben, im Straftäter, vielleicht auch Freunden oder irgendjemanden, der das Vertrauen, euer Vertrauen missbraucht hat. Also Rache. Wer von euch hat schon Rache gelebt, ausgelebt? Und wer vielleicht von euch war auch Opfer von Rachegelüsten und mag darüber erzählen? Ihr könnt euch anmelden, wie immer per Mail, domian@wdr.de oder am Mittwoch, wie immer vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen. Und auch während der Sendung. Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Rache, heute Freitemennacht am Freitag. Und hier ist die Heike. Die Heike ist 54. Guten Morgen. Ich sag mal nix. Hallo Heike. Jetzt muss ich doch mal was sagen. Heike, hallo. Hallo, hallo. Heike schweigt. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass sie mich noch mal hört. Hallo. Nee, Heike ist nicht da. Dann nehmen wir die Ines. Ines ist 48. Guten Morgen, Ines. Ja, guten Morgen. Hallo, hallo Ines. Ja, Ines. Um was geht's? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich stehe vor einer schweren Entscheidung, die mir sehr schwer fällt. Und ich muss meine Gesundheit abwägen, die Erträglichkeit. Es geht darum, ich bin spätablindet. Hab mein linkes Auge vor Jahren schon entfernen lassen müssen, zum Schutz des Rechten durch eine Autoimmunerkrankung, die heißt sympathische Ophthalmie, die entstanden ist durch Netzhautablösung. Zum Schutz hatte man das dann entfernt, das hat sich bestätigt, und ich musste dann 2 Jahre Chemotherapie machen, aber das half alles nichts. Die Ablindung nahm zu. Es kam zu weiteren Netzhautablösungen rechts. Dann füllte man Öl ein. Durch das Öl, durch die vielen Operationen, bekam die Hornhaut nicht mehr genug Nährstoffe. Dadurch bilden sich Kalkeinlagerungen. Die machten die Hornhaut sehr bröde, dass die öfter offen ist. Das heißt, du hast das Augenlicht dann auch verloren, das zweite? Ja, die Vollerblindung, also 2010 hatte ich noch Lichtorientierung, also in meiner gewohnten Umgebung, nur in gewohnter, wenn man die Lichtverhältnisse einschätzen kann. Und wie sieht es jetzt? Konnte ich mich orientieren. Ja. Und heute? Ganz schwarz? Also ich, gar nichts mehr. Gar nichts. Also das sagen mir die Ärzte, aber das ist folgendermaßen. Ich weiß jetzt, ich lebe allein, bin jetzt in einem ganz dunklen Raum und habe eine ganz weiße Wand. Das Gehirn gaukelt mir Licht vor. Und manchmal ist es ganz dunkel. Das Gehirn, Moment, ich muss fragen, das Gehirn gaukelt dir Licht vor, obwohl im Raum gar kein Licht ist? Ja, das sagen die Ärzte. Es ist wirklich taghell. Früher, als ich in der Sonne lag, unterm Baum, dann war so das Auge geschlossen, dann hatte man so Licht, nicht ganz, also mit so, ja, als wenn da Blätter oder, also nicht gleichmäßiges Licht. So ist das. Es kann verschwinden, dann habe ich so Lichtprojektionen, als wenn da Neonblasen durchgehen, aber alles immer nur weiß gehalten. Aber letztendlich bringt dir das ja und hilft dir Nein, das hilft gar nichts. Gar nichts. Und die Ärzte sagen, ja, das gaukelt das Gehirn vor. Nun ist, wenn ich kurz an die Spaltlampe, Untersuchungslampe, wenn dann und die das einschalten, nehme ich es ganz kurz wahr. Mhm. So, aber jetzt ist Folgendes, seit 2010 hatte ich eine Not-OP, weil die Hornhaut aufbrechend drohte. Mhm. Das Auge schrumpft auch seit 2010, das mhm. heißt dieses Schrumpfauge. Ich frage mal zwischendurch Ihnen das. Du hast gerade am Anfang gesagt, du stehst vor einem schwierigen Problem. Ja, was ist das? Die Hornhaut ist wieder offen. Ich nehme nur noch Schmerzmittel, weil die Schmerzen unerträglich sind. Also ich habe jetzt ein Geschwür auf der Hornhaut. Das ja. ist offen. Und vor welchem Problem stehst du denn jetzt? Das Auge muss ich entfernen lassen. Die Empfehlung habe ich seit 2010. Und die Schmerzmittel, die ich nehme, ich kann mir das nicht vorstellen, was passiert, wenn das Auge raus ist. Mhm. Bin ich dann in mir gefangen? Ist da eine ewige Dunkelheit? Dann habe ich das Problem links mit der Prothese, hatte ich jahrelange Schwierigkeiten. Mhm. Da war ich letztes Jahr in Rostock, die haben das Implantat dann rausgenommen, da wird ja dann eine Kugel eingesetzt, mhm. das ist mhm. abgesackt, die ganze Statik passte nicht. Mhm. Ich bekam mit und ohne Prothese das Augenlid nie zu. Mhm. Und das hat man letztes Jahr in Rostock, der Professor Guthoff, korrigiert. Das ist eine Koryphäe in Deutschland, mhm. der diese diese Prothesengeschichte mitentwickelt hat. Okay, also das Problem ist mir jetzt klar. Das heißt, man rät dir jetzt, das andere Auge auch ganz zu entfernen. Ja, weil deine Entzündung ist, du hast Angst, du hast Schmerzen und medizinisch glaubt man, dass das Richtige ist. Ja, für mich ist rein psychisch auch das Problem. Es gibt zwei Möglichkeiten mittlerweile technischer Art. Licht wieder wahrzunehmen durch diese Chips, also das heißt Netzhautprothese. Mhm. Aber und diese Netzhaut, wenn das Auge raus ist, habe ich nie wieder die Möglichkeit mhm. in irgendeiner Hinsicht. Ich verstehe. Gibt es denn auch Ärzte, die dir was anderes raten, als das Auge zu entfernen? Nicht wirklich. Also die begründen das wieder Lebensqualität zu bekommen, aber jetzt der Arzt durch die Geschwürbildung, was auch offen ist, hat gesagt, dass das zu Komplikationen führen kann, weil da ja ständig eine Entzündung drin ist. Mhm. Ich nehme Cortison und Antibiotika. Mhm. Ich nehme an, weil der Sehnerv, weil das auch so nah am Gehirn liegt, dass mhm. das vielleicht in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Ich verstehe. Könnte. Also da gibt es eine klare medizinische Begründung auch, dass man sagt, es wäre besser, das so zu machen. Ja, aber ich habe auch Angst und ich kenne keinen, der beide Augen hergeben musste. Was mhm. passiert denn dann? Bin ich in mir gefangen? Ist dann alles schwarz? Jetzt ist es so, als wenn ich noch rausgucke durch die weiße Wand. Mhm. Wobei, wenn dir, also ich habe ja gar, ich weiß das ja natürlich überhaupt nicht, aber wenn dir ein Arzt sagt, das Gehirn gaukelt dir im Moment die weiße Wand vor, dann könnte es ja auch sein, dass das Gehirn dir das vorgaukelt, wenn der Augapfel auch weg ist. Ja, dass die Möglichkeit besteht. Versichern kann es mir keiner. Mhm. Für dich ist das wichtig, dass du diese weiße Wand irgendwie noch wahrnimmst. Ich hab einfach Angst, auch vor der Endgültigkeit. Vor der Endgültigkeit und vor der endgültigen Schwärze. Und in mir, ja. Und das psychisch überhaupt mhm. nicht mehr zu schaffen. Mhm. Wie lebst du, Ines? Bist du alleine? Ja, ich bin geschieden, wohne aus der Ehe, hat mein Mann mir ermöglicht, das Haus zu behalten. Mhm. Ich muss das aber eigenverantwortlich abzahlen. Also alle Schulden sind auch auf. Ich bin jetzt zusätzlich zu meiner Rente, gehe ich in der Werkstatt für Behinderte. Mhm. Domian, ich bitte, das Thema Werkstätten müsst ihr in Deutschland unbedingt zum Thema machen. Ich kriege jetzt zum Beispiel, das ist auch ein Grund, der mich in große Schwierigkeiten bringt. Ich werde, wenn das Auge entfernt ist, 2-3 Monate Minimum krank sein. Mhm. Ich falle aus der Lohnfortzahlung völlig raus. Mhm. In den In unserer Werkstatt wird jeder Tag, Krankheitstag in Abzug gebracht, Lohnabzug. Mhm. Nehme ich gerne auf, den Hinweis, dass wir das mal in vielleicht... In den Werkstätten rumort es, man verstößt gegen die UN-Konvention. Ich klage seit Jahren gegen die, meine Arbeitsstunden werden falsch berechnet, die Dokumentation, die Leistungen werden nicht ausgehändigt, Leistungsansprüche bestehen ja nicht. Schon mal gut. Wir nehmen es mal hin, erstmal auf als kritische Anmerkung zu diesem Bereich. Unbedingt mal einen Abend Werkstätten für Behinderte. Meine Kollegen hören alle Domian, die erzählen immer drüber. Und wir brauchen da wirklich auch politisch, das ist ein politisches Thema, es muss sich was ändern, aber es muss ja erstmal nach außen dringen. Okay, das ist jetzt schon mal im Kopf für uns und in der Redaktion auch. Was ich aber noch gerade fragen will, also du lebst alleine in dem Haus, es gibt keine Kinder? Nein. Gibt es sonst Menschen, die an deiner Seite sind, die dich betreuen? Freunde? Betreuen eher weniger. Ich versuche immer noch so selbstständig wie möglich zu sein. Mhm. Ich habe Freunde und Bekannte, die einkaufen. Familie, ich bin traumatisiert. Das Thema Heim, ich war im Wochenheim, kann ich nur sagen, ich habe Flashbacks, wo ich aufwache, am Bett fixiert bin. Das muss im Heim gewesen sein. Ja. Mhm. Also so toll war das alles nicht. Politisch könnte ich auch vieles erzählen. Also DDR ist gut, dass es dieses nicht mehr gibt. Ja. Bist du denn in all den ganzen Dramen, in denen du da steckst, bist du mal in einer Psychotherapie gewesen? Natürlich, das kannst du dir doch bestimmt denken. Ja. Aber im Moment nicht. Ich bin traumatologisch. Leider ist es, ich habe jetzt bald 50 Stunden bei meiner Traumatologin vorbei und dann gibt es 2 Jahre keine Behandlungsmöglichkeit. Das finde ich auch so schlimm. Also Ines, jetzt stehe ich natürlich vor einem großen Dilemma. Ich kann dir natürlich keinen medizinischen Ratschlag geben. Nein, ja, vielleicht hört jemand, der mir mal schildern kann, dem beide Augen der sehend war und beide Augen entfernt hat und da mal berichten kann. Okay. Auch könnt ihr gern vermitteln, falls jemand gehört hat, Werkstättenproblematik, könnt auch gern Kontakt herstellen. Das machen wir, aber nehmen wir erstmal das mit den Augen. Das ist jetzt erstmal das für dich jetzt der erste Anlass gewesen des Anrufes. Also wenn jemand betroffen ist, in diesem Fall so wie die Ines das gerade beschrieben hat, dann möge die Person uns doch mailen und dann stellen wir den Kontakt zu dir her und dann könnt ihr euch austauschen. Ich glaube, das ist das Effektivste, was ich dir anbieten kann, Ines. Ja, also ich kenne keinen, der beide Augen hergeben muss. Die meisten Erblinden haben auch Sehrest. Ja. Aber wer weiß? Die haben aber alle noch ihre Augen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir im Publikum jemanden haben, der diesbezüglich was erzählen kann. So, das ist das eine. Das andere ist, auch wenn du schon toll da versorgt worden bist oder auch weniger toll, ich möchte auf jeden Fall, dass du jetzt mit meiner Psychologin auch nochmal ein paar Worte sprichst. Ist das okay für dich? Ja, können wir auch gerne machen. Sehr gerne, Ines. Dann bitte ich dich aufzulegen. Wir rufen zurück und wenn hier bei uns was reinkommt, stellen wir sofort den Kontakt her. Das verspreche ich. Ihr könnt gerne meine E-Mail-Adresse, würde ich dann noch hinterlassen. Ja, das kannst du gleich alles machen. Okay? Okay. Gut, Ines. Alles danke, Gute von Herzen. Dann, ja. Tschüss. Ja, danke. Ciao. So, und hier ist die Susanne. Die ist 41. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Susanne, guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe ziemlich viel Schicksalsschläge einstecken müssen. Mhm. Also mein Mann ist leider verstorben vor knapp 2 Jahren, also am 30. diesen Monat ist schon der 2. Todestag. Mhm. Und nachdem mein Mann gestorben ist, hat sich mein Sohn selbst das Leben genommen. Euer Sohn? Nein, das war mein Sohn. Dein Sohn? Den habe ich also mit in die Beziehung gebracht. Wie alt war dein Sohn? 19. Hat das mit dem Tod des Stiefvaters zu tun? Nein. Weswegen hat er... Das war Liebeskummer. Also, wie viel Zeit lag denn dazwischen, der Tod des Partners und der Tod des Sohnes? Ja, 5 Monate. Oh je, das ist natürlich ganz schlimm. Das ist ganz schlimm, ja. Ja, und ich, also bei meinem Mann war das auch schlimm. Aber das war ja vorhersehbar. Er hatte Lungenkrebs. Mhm. Und ja, ob das jetzt was Schönes ist, aber ich saß am Bett in dem Moment, als er auch gestorben ist. Mhm. Zu Hause? Mein Mann. Ja. Mhm. Das wollten wir auch so, dass er zu Hause bleibt bis zum Ende. Mhm. Du sagtest, ich meine, das sind ja schon zwei extreme Schicksalsschläge. Gab es noch etwas in den letzten Zeiten? Ja, das fing schon in meiner Kindheit an eigentlich. Also, dass ich da, ich hatte einen sehr strengen Vater und der war auch Alkoholiker oder ist immer noch Alkoholiker. Und ja, ich bin auch missbraucht worden. Ich bin genau draußen verprügelt worden. Also ich war immer irgendwie der Verlierer. Und also ein schwieriges und anstrengendes Leben. Ja. Und dann auch noch jetzt diese beiden schlimmen Schicksalsschläge, den Mann und den Sohn zu verlieren. Ja, und da komme ich, also ich vermisse den jeden Tag. Ich denke an den. An den Sohn. Ja, ich wünschte, also der wird jetzt die Tür reinkommen und das war irgendwie nur ein Traum oder. Mhm. Der hat der Sohn gesagt. Du sagst Bild vor mir. Ja. Also ich habe ihn ja morgens gefunden, weil ich ihn wecken sollte. Mhm. Und das war auch schon sehr schlimm, dieser. Wie hat er sich denn das Leben genommen? Mit Tabletten. Das heißt, er lag dann tot im Bett, als du ihn gefunden hast. Ja. Mhm. Genau. Und wie gehst du denn mit diesem großen Schmerz, was machst du? Wie gehst du mit diesem Schmerz um? Ja, ich flüchte mich in Drogen. In Drogen? Was für Drogen nimmst du denn? Ja, das möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, doch so grob, also, damit ich es einschätzen kann. Sind es klassische? Ja, harte Drogen. Also, harte Drogen. Also wir sprechen im Bereich Heroin, sowas in dem. Ja. Wie kommst denn du daran? Ja, das war, also hier wo ich wohne, da ist in der Nähe eine Platte. Mhm. Und da bin ich dann halt mal erst ab und zu mal hingefahren und ja, dann habe ich auch jemanden kennengelernt, eine Frau und Hast du denn früher auch schon mal mit Drogen zu tun gehabt? Ja, aber nicht mit dieser. Also das war vielleicht einmal im Jahr, dass ich mir mal was geholt habe, wenn das sich ergeben hat. Also ich früher? Sonst. Aber dann auch schon so eine harte Droge einmal im Jahr? Ja, sonst habe ich, war Dauerkiffer 20 Jahre. Mhm. Und auch schon mal Speed. Mhm. Und Alkohol war auch ein sehr großes Problem, das ich aber nicht mehr habe. Wie sieht denn dein derzeitiger Drogenkonsum aus? Wie viel und wie oft nimmst du etwas? Ja, wenn dann, also mittlerweile so 3 Tage die Woche und dann die anderen Tage, dann geht es mir natürlich total schlecht auch. Mhm. Also die 3 Tage bist du dann völlig weggekickt? Ja, genau. Ja. Wie war es heute? Hast du heute schon was genommen? Nein. Das heißt, heute geht es dir besonders schlecht? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir natürlich, wenn du diese Drogen genommen hast, danach dann eigentlich noch schlechter geht als vorher. Ja, aber in dem Moment halt nicht. In dem Moment nicht, ja, das ist schon klar. Wie finanzierst du das? Das kostet ja auch Kohle. Ja, also das ist, ich habe einen sehr guten langjährigen Freund und der unterstützt mich ein bisschen finanziell, aber der weiß natürlich nicht, was er da halt unterstützt. Ach so, der gibt dir Geld und du gibst es für Drogen aus. Naja, genau. Also. Weißt du, Susanne, ich habe alles Verständnis der Welt, dass man, wenn man ganz traurig ist und nach 2 Todesfällen ist man unsagbar traurig, dass man den Impuls hat, sich betäuben zu wollen. Ich glaube, das ist ein natürlicher Impuls. Vielleicht kann man das ja auch ein paar Mal machen, wenn es ganz akut ist, die Traurigkeit. Aber ich glaube oder bin davon überzeugt, dass man nach einer gewissen Zeit sich unbedingt zwingen muss, da wieder rauszugehen, weil man sich selbst damit zerstört. Ich weiß. Und es bringt gar nichts. es bringt nur die kurzfristige, wie du gerade auch schon sagtest, die kurzfristige Betäubung und danach ist es noch viel schlimmer als vorher. Mhm. Und du bist in einem Kreislauf, der immer und immer derselbe Kreislauf ist. Ja, ich weiß. Also ich hab mir das ja auch, also ich wollte auch gar nicht, dass das wieder so eskaliert bei mir halt. Also das ärgert mich auch noch. Also aber wenn ich dann nichts mehr habe, dann gucke ich halt, dass ich dann irgendwie dann doch wieder was bekomme. Und bist du auch noch berufstätig? Nein. Nein. Mhm. Ich bin also erwerbsunfähig. Mhm. Auf Zeit. Hast du denn hast du wegen dieser Drogengeschichte schon mal einen Fachmann aufgesucht? Nein, das habe ich noch gar keinem erzählt. Also das weiß niemand? Nein. Mhm. Ich habe mal vor 12 Jahren eine Therapie gemacht wegen Alkohol und Spielsucht. Das war das Einzigste eigentlich. Mhm. Dann rate ich hier ganz, ganz dringend, Susanne, dass du jetzt nach diesem Gespräch, das wir geführt haben, weitermachen musst. Das heißt, du musst in fachärztliche, fachtherapeutische Hände. Das kannst du nicht so weitermachen. Du ruinierst dein Leben. Du machst dich kaputt. Ja, aber hier, wo ich halt wohne, weil da habe ich auch noch eine Vorgeschichte. Also ich, wie gesagt, mit meinem Sohn, ich gebe mir halt auch deswegen die Schuld. Ich habe mir auch öfter versucht, halt das Leben zu nehmen. Mhm. Und ich denke dann auch, ich habe immer so vorgelebt. Und ja, weißt du, genau das ist ja ein Teil auch der Therapie. Es geht ja jetzt nicht nur um die Drogen, dass du von den Drogen wegkommst, sondern die Therapie muss auch dahingehend greifen, sich mit dir rundherum zu beschäftigen, dass du eben auch die Ursache dieser Sucht, zum Beispiel diese Schuldgefühle neben der Trauer, dass das alles in den Griff bekommen wird. So, mhm. So lässt du alles laufen im Moment. Und du, ja. Und du siehst, wohin es läuft. Es wird immer schwieriger und immer komplizierter, von Jahr zu Jahr. Wenn du jetzt nichts tust, jeder Monat, der vergeht, wo du nichts tust, ist ein verlorener Monat und es wird immer schwerer sein für dich, die Notbremse zu ziehen. Und ich finde, du musst die Notbremse ziehen. Du bist erst, stimmt das? Du bist 41 Jahre erst alt. Ja. Das ist ja noch wirklich kein Alter. Du hast wirklich schlimme Sachen jetzt hinter dir. Aber das ist kein Grund, dass du dein Leben, was du hast, jetzt auch noch zerstörst und irgendwann auch kaputt bist. Ich glaube wenn es dir gelingt, etwas Land wieder zu gewinnen in deinem Leben und dass du vielleicht auch eine Hoffnung wieder findest und eine Perspektive, sogar vielleicht Freude an irgendetwas. Aber im Moment ist dir das ganz fremd. Mhm. Das glaube ich. Aber das ist dir nur fremd, weil du in diesem Hamsterrad drin sitzt. Droge, Absturz. Ja, da kann man keine Freude empfinden und keine Hoffnung aufbauen. Ja, ich habe aber auch Angst irgendwie vor der Zukunft, weil was soll noch alles passieren? Okay, was Schlimmeres kann eigentlich gar nicht mehr passieren, aber ich... Susanne, okay. ich hätte an deiner Stelle Angst vor der Zukunft, wenn du so weitermachst wie bisher. Dann musst du Angst vor der Zukunft haben. Aber es liegt in deiner Hand, dass du die Zukunft besser in den Griff bekommst. Mhm. Weißt du was, jetzt wird dich die Magdalena, meine Psychologin, beraten, was du tun solltest und kannst. Okay. Und dann bitte ich dich, wir haben jetzt Wochenende, dass du am Montag loslegst und die Sachen versuchst auch zu organisieren, die wir dir gleich an die Hand geben. Ja? Okay, gut. Mach ich. So, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an, Susanne. Alles klar. Viel Glück und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist Rainer, 60. Guten Morgen, Rainer. Ja, hallo, Domian. Hallo, Rainer. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin jetzt ein bisschen erschüttert von dem ganzen... Dinge, die jetzt davor passiert sind, da hört sich das bei mir schon ziemlich harmlos, in Anführungsstrichen harmlos an. Erzähl mal einfach. Ja, und zwar, ich bin 60 Jahre alt und geschieden, ja. Hartz-IV-Empfänger und habe im Moment sehr, sehr viel Zeit. Und dann habe ich überlegt und Mir gehen so Gedanken durch den Kopf. Ich war Angehöriger vom Katastrophenschutz und war da in einer Führungsposition und habe dann irgendwann mal auch mit Kollegen, auch die Frau kennengelernt und irgendwann mal hat sich das ergeben. Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Wen hast du kennengelernt? Ja, ich habe da mal die Frau von meinem Kollegen kennengelernt. Ach, die Frau von einem Kollegen kennengelernt, okay. Ja, und naja, wir haben dann uns zwischendurch, es ergibt sich halt mal so. Und naja, und anlässlich einer, wir haben eine größere Übung gehabt, sind wir uns irgendwo ein bisschen näher gekommen. Ja. Und dann habe ich, wir haben miteinander geschlafen. Ja. So, und dann haben wir uns eine ganze Zeit lang nicht gesehen. Und dann hieß es auf einmal, ja, also ich war ja ehrenamtlich tätig, dann hieß es, ja, die ist schwanger. Wie alt ist denn die Frau? Ja, leider lebt sie nicht mehr. Sie lebt nicht mehr? Nein, die ist 59, also wäre 59. Ach so, wann war, ach so, ich dachte, das wäre gerade erst passiert. Wann ist denn das? Nein, schon länger her. Wie lange ist denn das her? 83 war das. Ach so, so lange ist das her. Ah, verstehe. Okay, war die Frau damals schwanger von dem Kollegen? Nee, wahrscheinlich von mir. Nein, das war die Frau, ich meine, war die Frau von dem Kollegen, die war schwanger und die war schwanger von dir. Ja. Und das Ganze liegt jetzt schon so lange. So viel, ja, und so. Das liegt mir jetzt irgendwo, deswegen war ja das, am Mittwoch hast du ja das Ding gemacht da mit dem Geständnis. Ich habe mit keinem drüber geredet. Aha, und das heißt also, es kann seit über 30 Jahren ist da ein Mensch in der Welt, der vielleicht dein Kind ist. Ich denke sogar, es ist sogar mein Kind. Ist es ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ein Mann. Kennst du diesen jungen Mann? Nein. Hast du den irgendwann mal gesehen? Nein. Nein. Das weiß ich nicht. Hast du denn mit der Frau dann nicht mal hinterher damals gesprochen? Doch, wir haben, aber wir haben über das Ding nie gesprochen. Du wusstest doch, dass sie schwanger wurde dann, war. Ja, aber ich habe mir da am Anfang nichts bei gedacht. Ich war ja auch verheiratet. Und sie hat von sich aus auch nicht gesagt, das kann sein, dass du der Vater bist. Nein, wir haben beide. Und 10 Jahre später, so 8, 9 Jahre später, das Dumme war, ich war ja immer mit dem Mann, war ich ja immer noch dienstlich, also noch zusammen. So, aber nun ist das doch eine Spekulation. Das kann sein, dass du es bist. Nee, es ist, ich glaube, es ist so. Warum glaubst du das? Es gibt gewisse Anzeichen. Und zwar einmal von meiner ehemaligen Dienststelle, wo ich ehrenamtlich der Leiter war. Und mein Name. Und zwar plötzlich auf einmal Amrei. Also Rainer. Ja, ich bin. Habe ich das nicht verstanden? Das verstehe ich nicht, was du gerade sagst. Ja, und zwar, es gibt da insofern also eine Spekulation von mir. Und zwar, ich war damals Leiter der ABC-Melde- und Auswertestelle. Okay, okay. Ich heiße Rainer. Und dann am Amrei. Das war die Spekulation und. Moment, nochmal. Du heißt Rainer und Anrei, was ist Anrei? Ja, Anrei. Verstehe ich nicht. Ja, das war damals, die Also ich war Leiter der ABC Melde- und Aufnahmestelle. Ja, habe ich schon verstanden. Jetzt, erklär mal jetzt, wieso ist das irgendein Zusammenhang, dass dieses Kind dein Sohn sein soll? Ja, weil der 8 oder 9 Jahre später, der Vater, mit dem ich dann zusammen war, oder öfters noch zusammen war, mich einmal direkt drauf angesprochen hat. Ach, naja, jetzt rückst du damit raus. Der Vater, also der oder der Nichtvater, ja, der Mann dieser Frau, hat dich angesprochen. Ja, dass und das, ich hab's abgestritten. Ach ja, gut, das haben wir jetzt aber lange für gebraucht. Der Mann hat dich angesprochen und der hat gesagt, ich glaube, du, Rainer, bist der Vater meines Sohnes. Ja, und ich hab's abgestritten. Wie kam denn der auf die Idee? Das heißt, der hat das rausgekriegt, dass ihr was miteinander hattet. Nein, der muss was geahnt haben. Wieso soll er das geahnt haben, wenn er es nicht gewusst hat? Nein, weil wir ja öfters, verstehe. Ich verstehe schon. Zusammen waren. Also, wir waren dienstlich zusammen. Ja, ich hab's schon verstanden. So, das heißt, da ist jetzt ein Mensch in der Welt, wo es nicht so ganz klar ist, wer nun der Vater ist. Aber was will man da jetzt machen? Ja, ich weiß es nicht. Und das war ja das, deswegen habe ich ja am Mittwoch angerufen, weil ich gesagt habe, ich habe es noch niemandem erzählt, auch meiner Ex-Frau nicht. Es weiß keiner. Weißt du, Rainer, ich glaube ja, wenn man solche Sachen so lange hat ruhen lassen, dann sollte man sie auch weiter ruhen lassen. Dann hättest du damals agieren müssen, als du ein junger Mann warst. Aber jetzt, was will man jetzt sagen? Die Frau ist tot. Der junge Mann ist in dem Glauben, dass das seine Familie ist. Und wenn du jetzt irgendwie da rein, wenn du nein, da will ich auch nicht irgendwo eingreifen. Ja, das würde ein ungeheures Kuddelmuddel bringen und vielleicht. Also ich würde das ist halt traurig, dass man das nicht dann fest weiß. Aber ich würde da gar nicht weiter dran rühren. Ja? Ja, Domian ist schon okay. Aber irgendwo, ich überlege immer so viel und ich hab selber 3 tolle Kinder und du warst wohl damals mit deiner jetzigen Frau schon zusammen. Ja. Ja. Das heißt, wenn du jetzt das öffentlich machen würdest, dann bringst du ja auch noch mehr Unruhe wieder in deine Ehe rein. Das ist ja für deine Frau auch schlimm, das jetzt zu erfahren. Ja. Ich würde schweigen. Leg den Mantel des Schweigens darüber. Nur es ist so, wie es ist und vielleicht ist es sogar gut so, wie es ist. Ja, aber mich hat irgendwo, ich wollte einfach mal drüber reden. Ja, ich verstehe schon. Wenn man das so lange mit sich rumträgt und mit niemandem so gesprochen hat, dann... Ich habe mit keinem so gesprochen. Ja. Und du hast damals das ja auch abgestritten dann bei dem Mann. Ja, weil erstmal hat mich das überrascht. Und dann habe ich, so ganz dumm bin ich auch nicht, aber dann habe ich gedacht, ich sage immer, der muss doch was geahnt haben. Als du das dann so abgestritten hast, hat er es hingenommen oder hat er dir nicht geglaubt? Was meinst du? Oh, also ich weiß es nicht. Aber es wurde dann nicht nochmal gesprochen darüber. Nein, weil Mensch, wir waren beide komischerweise auch noch in Führungspositionen das hätte uns mich hat das jetzt nur irgendwo irritiert, jetzt bei der ganzen Geschichte, weil ich bin zu viel jetzt allein. Deshalb kommt das alles so hoch, ich verstehe. Es kommt mir alles hoch und dann jetzt denke ich, also und dann habe ich eben vor einem Jahr auf dem Arbeitsamt, habe ich mal im Computer nachgeguckt und da habe ich mal so, es tut mir leid, aber da habe ich mal so die Todesanzeigen durch. Und dann sehe ich auf einmal, dass sie gestorben ist. Ja. Rainer, jetzt muss ich mal Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Aber ich habe dir grundsätzlich meine Meinung gesagt. Das ist natürlich nur meine Meinung, aber du wolltest ja vielleicht auch meine Meinung. Du musst es für dich entscheiden, was du machst. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Ich muss jetzt Schluss machen, weil es gleich vorbei ist. Ja? Trotzdem, Domian, danke. Sehr gerne. Alles Gute, Rainer. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, damit in der freien Themennacht. Und das Thema nächste Woche, das Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Rache. Und ich möchte gerne mit euch sprechen, ob ihr schon mal Rachegefühle hattet, habt ihr sie ausgelebt und wart ihr schon mal Opfer von Rachegefühlen oder sogar von einem Racheakt. Ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende und wie gesagt, wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, tschüss.